Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute brauche ich Ihre ganze Konzentration. Das ist ein wahnsinnig schweres Thema. Also bleiben Sie dabei. Keine Chips, keine Getränke, nur zuhören und aufpassen. Es geht um die Frage nach dem Urgrund des Universums, nach der sogenannten dunklen Energie. Bevor ich da jetzt irgendwie mit was anfange, es ist sehr schwer. Deswegen suchen wir natürlich unseren Beginn bei Goethe, dem Guten. Goethe hat einmal gesagt, der denkende Mensch irrt besonders, wenn er sich nach Ursache und Wirkung erkundigt. Sie beide zusammen machen das unteilbare Phänomen. Wer das zu erkennen weiß, ist auf dem rechten Wege zum Tun und zur Tat. Schreiten wir also zur Tat. Was ist dunkle Energie? Herrschaften, das wird uns in die Abgründe der theoretischen Physik führen und an die Anfänge des Universums. Dunkel habe ich hier extra groß geschrieben, weil es handelt sich hier um einen stehenden Begriff, die dunkle Energie. Aber fangen wir mal wieder wirklich nochmal ganz von vorne an. Wenn wir im Universum uns so umgucken, was gibt's im Universum? Also natürlich abgesehen von uns, Sterne, ist klar. Milchstraßen, ist auch klar. Dann gibt es leuchtendes Gas, jawohl. Also das leuchtende Gas ist zwischen den Sternen, es gibt leuchtendes Gas zwischen den Galaxien, es gibt also leuchtende Materie. Wenn man nun diese leuchtende Materie zusammen addiert, dann kommt Folgendes raus. Es gibt so gut wie nichts im Universum. Nichts im Vergleich, also wenig im Vergleich zu der Menge von Materie, die das Universum haben müsste, damit es gerade nicht zusammenfällt. Nochmal. Das Universum expandiert ja. Ja, wenn jetzt nun viel Material in diesem Universum drin ist, dann zieht die Schwerkraft dieses Materials das Universum zusammen. Also gegen seine Expansion kommt die Schwerkraft an. Es gibt genau eine kritische Energiedichte im Universum. Wenn die erreicht ist, dann sind Expansion einerseits und Schwerkraft andererseits im Gleichgewicht. Das ist die sogenannte kritische Dichte. Naja, gut. Soweit, so klar. Also leuchtende Materie ist im Vergleich zu der kritischen Dichte im Universum nix, gar nix. Wenn die leuchtende Materie die einzige Energie im Universum wäre, dann gäbe es uns gar nicht. Denn dann wäre das Universum so schnell expandiert, weil es ja so wenig Masse ist, dass man dieser Expansion nichts entgegenhalten kann, also keine Schwerkraft enthalten kann. Dann hätten sich allerdings auch keinerlei Galaxien, Sterne und so weiter entwickelt. Es muss also noch mehr geben. Gut, wie viel leuchtende Materie gibt es, habe ich ja schon gesagt? Nee, habe ich noch nicht gesagt. Also ungefähr 1% von der kritischen Dichte ist leuchtend. Da ist alles drin. Tote Sterne, tote Planeten, alles, was Sie sich irgendwie vorstellen können, aus normaler leuchtender Materie ist alles, also selbst Zeug, das gar nicht leuchtet. Ja? Also Überreste von irgendwelchen Sternen, die mal vor Jahrmilliarden ausgebrannt sind, ist auch mit dabei. Also wir nehmen das alles mit, alles. Und das alles zusammen ist 1%. Ist nix, ne? Nix. Gut. Als alte Alpha Centauri-Zuschauer wissen Sie natürlich, dass es noch eine andere Form von Materie gibt. Und für die neuen Alpha Centauri-Zuschauer sage ich es jetzt auch nochmal, es gibt die sogenannte dunkle Materie. Die dunkle Materie ist nun ein Material, wie soll ich sagen, das ist nicht normal. Also normal sind wir, ist klar. Ne? Also normale Materie ist das, aus dem wir bestehen. Elektronen, Protonen, Neutronen, das ist bionische Materie. Wir wechselwirken mit Strahlung. Also wir verschlucken Strahlung und wenn wir guter Dinge sind, dann strahlen wir natürlich auch entsprechend ab. Nein, Spaß beiseite. Also aufgrund unserer Temperatur geben wir Strahlung ab. Leuchtende Materie wechselwirkt mit Strahlung. Das ist normale Materie. Dunkle Materie ist nicht nur dunkel, sondern sie hat auch überhaupt keine Wechselwirkung mit Strahlung. Das heißt, sie verschluckt auch keine Strahlung. Sie macht gar nichts. Sie ist nur schwer. Es gibt aber offenbar so viel mehr dunkle Materie, also schwere dunkle Materie, als leuchtende Materie, dass die leuchtende Materie praktisch wie so ein Fähnlein im Winde hinter der dunklen Materie hinterherläuft. Also dunkle Materie ist nicht normal, ist sogenannte nicht baryonische Materie, wechselwirkt nicht mit Strahlung, aber es gibt wahnsinnig viel davon, unglaublich viel. Also grob 30 mal mehr, oder sagen wir mal, sind wir großzügig 10 mal mehr als die normale leuchtende Materie. Und von dieser dunklen Materie wissen wir, warum? Wissen wir davon? Weil sich zum Beispiel die Galaxien an ihrer Außenkante schneller drehen, als sie das eigentlich tun sollten, wenn sie nur aus leuchtender Materie bestehen. Wieso? Naja, die dunkle Materie beschleunigt die leuchtende Materie draußen. Wir wissen von der dunklen Materie zum Beispiel davon, dass Galaxien, große Galaxien, elliptische Galaxien, heißes Gas festhalten können. Heiß heißt jetzt hier nicht irgendwie 100 Grad Celsius, sondern 10, 20 Millionen Grad heißes Gas. Das dürften die gar nicht halten können, Kraft ihrer Schwerkraft durch leuchtende Materie, sondern nur weil dunkle Materie da ist, bleiben diese sogenannten Halos um diese Galaxien herum. Wir wissen das von Gravitationslinsen. Ja? Da sieht man genau, wie die dunkle Materie die Lichtwege verbiegt und dabei Linsenwirkung erzeugt. Ja, aber dunkle Materie gibt es also ungefähr im Universum, sagen wir mal, nach den neuesten Bestandsaufnahmen ungefähr 30%. Also, wir haben 1% leuchtende Materie, dunkle Materie 30%. So. Und nun? Wieso muss man dann noch von dunkler Energie sprechen? Ja, es ist so. Es gibt eine Aufnahme des Echos vom Urknall. Das ist die sogenannte kosmische Hintergrundstrahlung. Die ist überall. Also jetzt auch gerade, also jetzt auch hier überall. Früher, als das Fernsehen noch keine Nachtsendungen brachte, da konnte man die Hintergrundstrahlung direkt im Rauschen des Fernsehbildes beobachten. 10% dieses Rauschens gehörten zu dieser Hintergrundstrahlung, gehören auch heute noch dazu. Diese Hintergrundstrahlung ist der Überrest des Urknalls. Und in diesem Überrest des Urknalls, in dieser Hintergrundstrahlung, sind winzigste, also allerwinzigste, Dichte- und Temperaturschwankungen zu beobachten. Und jetzt kommt's. Das, was man da sieht an Dichte- und Temperaturschwankungen im Universum vor 13, 14 Milliarden Jahren entstanden, ungefähr 300.000 Jahre nach dem Urknall, diese Schwankungen, die kann man nur erklären, sehen Sie noch da, die kann man nur erklären in einem Universum, dessen Energiedichte und damit Materiedichte, ist dasselbe, ne? Sie erinnern sich, Einstein, exakt auf der kritischen Dichte liegt. Exakt. Tja. Also, wir haben 0,3 sozusagen. 0,3 für die dunkle Materie. 0,01 für die leuchtende Materie. 30%, 1%. Und der Rest, wenn wir 1 haben wollen, wir wollen ja an die 100% rankommen, der Rest ist, ja, was ist der Rest? Der Rest muss irgendetwas sein, was noch abstruser ist als dunkle Materie. Wir können uns ja schon kaum vorstellen, was dunkle Materie ist. Aber es ist jetzt in den letzten Monaten zu einer enormen Diskussion gekommen in der Kosmologie, dass es eine Form von Energie geben muss im Universum, die A, dafür verantwortlich ist, dass das Universum expandiert, es also antreibt, und B, auch dafür verantwortlich ist, dass das Universum exakt auf dieser Linie liegt. Ja, das ist ja praktisch wie das Reiten auf einer Rasierklinge. Exakt auf 1. Ja, also wollen wir mal gucken. Wie machen wir das jetzt am besten? Wir gehen in die theoretische Physik. Haben Sie keine Angst, ich bin bei Ihnen, wir gehen gemeinsam da rein. Das ist jetzt nicht wie in den Hades gehen oder was. Das sind keine Schatten, sondern das ist Mathematik. Aber die lassen wir jetzt mal beiseite und überlegen uns Folgendes. Wenn es stimmt, was die theoretische Physik behauptet, dann müssen die vier Wechselwirkungen, also Schwerkraft, Elektromagnetismus und die beiden Kernkräfte, schwache und starke Kernkraft, ja bei ganz hohen Energien zu einer großen Urkraft zusammenwachsen. Davon träumen wir Physiker ja. Das ist ja die Weltformel, an die wir ganz, naja, sagen wir mal, das ist die große vereinigte Theorie, an die wollen wir ran. Wenn das stimmt, und wir haben ja Hinweise darauf, dass es stimmt, weil es zwei Wechselwirkungen ist, es ist uns ja schon gelungen, sie zu vereinigen. Wenn das also stimmt, dann müsste der Beginn des Universums mit einem unglaublich hohen, mit einem unheimlich hohen Energiebad verbunden sein. Allerdings einem Energiebad, das im wahrsten Sinne des Wortes nur aus Energie besteht. Da gab es keine Teilchen und nichts. Ja. Das wäre sozusagen der Beginn des Universums gewesen. Jetzt muss ich Sie einen Moment entführen in ein Labor. Stellen Sie sich Folgendes vor. Wir haben hier so ein Reagenzglas mit Wasser. Ja, nur mit Wasser. Und wir kühlen das Wasser ab. Wir kühlen es ab auf 0 Grad und kühlen es ganz, ganz, ganz, ganz langsam unter 0 Grad Celsius ab. Und zwar so langsam, dass das Wasser nicht gefriert. Das kann man machen, doch. Also ich glaube, der Weltrekord ist heute bei minus 17 Grad. Also man kann das Wasser ganz langsam abkühlen und es gefriert nicht. Aber das geht nur unter besonderen Bedingungen. Ganz langsam. Und was passiert dann, wenn man dieses unterkühlte Wasser auch nur anbläst? Es friert durch. gnadenlos. Was wir hier also haben, ist ein sogenannter Phasenübergang. Ein Übergang von der flüssigen Phase in die feste Phase beim Wasser. Kann man gut verstehen. Aber es ist dazu notwendig, dass da etwas Komisches passiert, das Wasser nämlich in einem falschen Zustand ist, nämlich bei 0 Grad Celsius und dem irdischen Druck. Normalerweise ist Wasser da gefroren. Aber wenn wir das ganz langsam abkühlen, also praktisch eine künstliche Abkühlung vollführen, dann reicht eine Winzigkeit an Störung aus und es friert durch. Sowas kann man sich nun auch für diese Energie vorstellen. Dass das Universum so entstanden ist, dass es nämlich dieser hohe Energiezustand in einem falschen Zustand war, wie dieses flüssige Wasser, und nur eine Winzigkeit an Störung ausgereicht hat, um das Ganze gefrieren zu lassen. Und das Ausgefrieren war praktisch der Urknall, der Beginn der Schöpfung. Da merkt man also schon wieder hier, wie Henne und Ei, das, was ich vorhin vorgelesen habe, wie Ursache und Wirkung da ineinander gehen, das scheint offenbar ziemlich verquickt zu sein. Woher kommt die Störung? Nun, die Störung kommt dadurch zustande, dass kein Energiezustand wirklich scharf ist. Da müssen wir bei Gelegenheit mal drüber reden. Müsst ihr mal aufschreiben, übrigens, Unschärferelation, müssen wir mal eine Sendung drüber machen. Also, es ist nicht wirklich scharf, sondern es schwankt um einen gewissen Wert. Und diese kleinen Schwankungen können dazu geführt haben, dass das Universum praktisch ausgefroren ist. So, und jetzt kommen wir zur dunklen Energie. Von diesem Vakuumsenergiezustand von damals, vor grob 14, 15 Milliarden Jahren, müsste heute noch was übrig sein. Und der würde sich wie eine Antigravitation verhalten. Diese Vakuumenergiedichte, die würde das Universum auseinandertreiben können, ja? Und würde auf die Art und Weise erklären können, warum das Universum expandiert. Es würde sogar möglicherweise, das entzieht sich unserer Kenntnis momentan, wir sind noch weit davon entfernt, eine vernünftige Theorie dafür zu haben, könnte sogar erklären, warum es ungefähr 70% der Energiedichte des gesamten Universums ausmacht. So, und jetzt noch ein Absacker zum Abschluss. Jetzt habe ich Ihnen ja viel über theoretische Physik erzählt und was man sich da alles so vorstellt, mit unterkühlten Phasenübergängen, das war der Vakuumenergie ganz am Anfang. Jetzt erzähle ich Ihnen mal was. Es gibt Hinweise darauf, dass die Expansion des Universums nicht gleichmäßig ist, also nicht lineare Geschwindigkeiten, sondern dass das Universum sich bei großen Entfernungen, also einigen 100 Millionen Lichtjahren, tatsächlich beschleunigt expandiert. Also da draußen gibt es eine Kraft, die die Expansionsgeschwindigkeit vergrößert. Das ist nur zu erklären, zusammen mit all den Sachen von der kosmischen Hintergrundstrahlung. Wir brauchen genügend Energie, damit wir die Hintergrundstrahlungsfluktuationen erklären können. Ne? Wir müssen genau auf die kritische Energiedichte kommen. Wenn wir das haben, brauchen wir Vakuumenergiedichte. Die Vakuumenergiedichte treibt das Universum auseinander, könnte zu einer Beschleunigung führen. Das kann man machen, weil es sogenannte Standardkerzen gibt, von denen wir der Meinung sind, dass sie überall im Universum gleich hell sind, ja? Und die sogenannte scheinbare Helligkeit, die würde dann dazu führen, dass wir tatsächlich sagen können, wenn wir ein Objekt dieser Sorte in unserer Nähe beobachtet haben, ein anderes ist weiter weg, dann sollte es da schwächer sein. Ja? Und die man da beobachtet hat, diese Supernova vom Typ 1a, die sind noch schwächer, als man erwartet hat. Die Tatsache also, dass sie schwächer sind, als man erwartet hat, bedeutet, sie sind weiter weg, als man erwartet hat. Ja? Und auf die Art und Weise kommt man dann also tatsächlich dazu, dass das Universum beschleunigt expandiert. Und warum? Weil es ein Vakuum gab und heute noch gibt. Und wie hat Samuel Beckett mal gesagt, nichts ist wirklicher als das Nichts. Oder Niels Bohr, eine große Wahrheit ist eine Wahrheit, deren Gegenteil immer noch eine große Wahrheit ist.